bescheuert. Versuch das dreimal hintereinander ganz schnell zu sagen. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Bescheuert. Bescheuert. Bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert.